Markus und Matthäus bewähren sich ebenfalls nicht als historische Forschernaturen, sondern genau wie Lukas enthüllen sie sich als willkürlich verfahrende Erfinder von chronologischen Zusammenhängen. Wir können uns hierfür nochmals auf die kritischen Untersuchungen des oben genannten K.L. Schmidt beziehen. Ein anderer Forscher, E. Fascher, zieht folgendes die evangelistische Chronologie betreffendes Fazit. Wir haben heute erkannt, dass die synoptischen Evangelisten gar keinen geschichtlichen Bericht geben wollen, sondern Momentbilder aus Jesu Leben in ein naiv konstruiertes Rahmenwerk stellen, das teilweise reines Verlegenheitsprodukt ist, teilweise als geschichtlich echt in seiner Vereinzelung angesprochen werden mag. Vereinzeltes mag vielleicht echt sein. Fascher meint, die urchristlichen Verfasser hätten gar keinen geschichtlichen Bericht geben wollen, was bei Lukas auf keinen Fall stimmt, denn er betont ausdrücklich, dass er genau chronologisch erzählen wolle. In Wahrheit liegt nun die Sache so. Die mittelalterliche Fälschergenossenschaft hatte in Verfolgung ihrer Taktik des absichtlichen Widerspruches bald erkannt, wie vorteilhaft es war, das erdichtete Jesus-Drama in einem topografisch-chronologisch elastischen Rahmen sich abspielen zu lassen. Bei dieser Jesus-Dichtung waren als Dichtung natürlich von vornherein sowohl im Einzelnen wie im Ganzen verschiedene chronologische Anordnungen möglich, und das Fälscherkonsortium hätte sich auch für einen festen Rahmen entscheiden können, wenn das zweckmäßig gewesen wäre. Aber Erwägungen psychologischer, logischer und vor allem dogmatischer Natur gaben schließlich den Ausschlag, jedes der vier Evangelien in einer anderen, mehr oder weniger abgeänderten Zeit- und Lokalrahmen einzuspannen. Die früher erörterte Schauplatzverschiebung zeigt zu Recht, wie planmäßig man die Variierung auch in topografischer Hinsicht gehandhabt hat. Noch deutlicher tritt die ungeheure Elastizität des chronologischen Rahmens beim Vergleich der Evangelien ans Licht. Urchristliche Verfasser hätten selbstverständlich aus vielfach besprochener Ursache niemals gewagt, mit den wichtigsten, allbekannten, chronologisch-topografischen Fakten des Lebens Jesu derart willkürlich und rücksichtslos umzuspringen. Die gelehrten Fälscher des Hochmittelalters dagegen konnten, da es sich ja bei ihren schriftstellerischen Erzeugnissen um eine über 1000 Jahre willkürlich zurückdatierte Dichtung handelte, ruhigen Gewissens, ohne von urchristlichen Zeitgenossen entlarvt zu werden, die Taktik des elastischen Rahmens in Anwendung bringen. Die Formgeschichtler haben also recht mit der Behauptung, die Evangelien dürften nicht als eigentliche Biografien, als Memoiren betrachtet werden. Wenn nun nicht mit Memoiren, womit könnte man die Evangelien wohl sonst am treffendsten vergleichen? Die Antwort, die K.L. Schmidt in einer anderen Untersuchung gibt, klingt uns gar nicht mehr befremdend und überraschend. Hiernach sind die Evangelien literaturmäßig in eine Reihe zu stellen mit den mittelalterlichen Sagen und Volksbüchern. Sagenbücher sind die Evangelien. Als Parallelen führt Schmidt zum Beispiel die deutschen Volksbücher von Till Eulenspiegel und Dr. Faust an. Auch mit den heiligen Legenden seien die Evangelien in der Art der schriftstellerischen Kompositionsarbeit eng verwandt. Hier wie dort beobachten wir das Volk einmal als den Schöpfer und Träger der Überlieferung und dann den Legendenschreiber, der es später sein Werk, das Sammeln der einzelnen Legendenstücke, zu einem Ganzen beginnt. Das Volk als der namenlose Urheber ist ein geheimnisvolles und kollektives Agens, das vieles formt, vieles umformt, vieles weiterbildet. Es bildet sich eine Darstellungsweise heraus, die weder gänzlich mit der Wirklichkeit übereinstimmt, noch durchaus falsch ist. Das Gesagte gilt für die Evangelien im besonderen Maße. Wie gesagt, Schmidt betrachtet die Evangelien noch als urchristliche Erzeugnisse. Der Leser aber weiß besser, was von diesen urchristlichen anonymen Agens, das dichtet und formt, zu halten ist. Interessant bleibt immerhin die konstatierte verblüffende Übereinstimmung der Evangelien, auch in formal-literarischer Hinsicht, mit ausgesprochenen Sagen und Volksbüchern. Das Rätsel der Evangelien als Literaturform weist auch, wie im Eingang des Kapitels bemerkt, eine inhaltliche Seite auf, und diese ist von besonderer Wichtigkeit. Die Frage lautet jetzt: Welche Gesichtspunkte sind bei der Schaffung der Evangelienschriften maßgebend gewesen? Was hat die Evangelisten veranlasst, ihre angeblichen Biografien von Jesus so eigenartig und rätselhaft zu gestalten? Woher nahmen sie die Motive und Vorlagen zu ihrer dichterischen Gestaltung? Die Formgeschichtler befangen in der Vorstellung, die Evangelien seien maßlos verlegendierte Kulturschriften aus dem Urchristentum, haben das Rätsel des Evangeliendaseins auf natürliche Art nicht zu lösen vermocht. Fragen wir also einmal bei den bisherigen Leugnern der Geschichtlichkeit Jesu an. Von Bruno Bauer bis Arthur Drews haben ja diese Skeptiker nicht minder eifrig mit dem Problem gerungen, nach welchem Rezept die Evangelien erdichtet und geformt sind. Wenn wir im Folgenden die Ansichten einiger dieser Forscher kurz besprechen, so müssen wir uns dabei immer vergegenwärtigen, dass sich auch alle bisherigen skeptischen Kritiker, wie schon im ersten Teil dieses Werkes hervorgehoben wurde, über den Zeitpunkt und damit über die wahren Ursachen der Erdichtung des Jesus-Romanes im Irrtum befinden. Denn die Evangelien sind keineswegs im zweiten Jahrhundert erdichtet worden, sondern erst rund 1000 Jahre später entstanden. Arthur Drews hat die Aufmerksamkeit der Forscher energisch auf die zentrale Betrachtungsweise als Grundlage des gesamten christlichen neutestamentlichen Schrifttums, insonderheit der Evangelien, hingelenkt. Speziell am Markus-Evangelium glaubt er nachgewiesen zu haben, der Sternenhimmel habe dem Dichter dieses Evangelium als Rahmen und das vereinigende und bestimmende Band hervorragende Dienste geleistet. Wie ist das gemeint? Drews entdeckte, dass eine offenkundige Übereinstimmung zwischen dem Gange der evangelischen Erzählung und dem Laufe der Sonne durch den Tierkreis bestehe. Das Verfahren dieses Markus-Dichters angeblich aus dem zweiten Jahrhundert soll man sich so vorstellen, dass er die einzelnen Bilder, die Stationen des antiken Tierkreises am Himmel als willkommene Anregung benutzte, um aus ihnen die einzelnen Geschichten des Markus-Evangeliums zu konzipieren und anzuordnen.